Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Retro Ranger vs. Rahmenblast. Heute mit einem Rückblick auf das Jahr 2015 plus ein paar kleine Geschichten zu Weihnachten. Also wie wir Weihnachten mit Videospielen erlebt haben, was es da alles für Dinge gab. Weil das ist ja eigentlich immer eine besondere Zeit. Mein Gast... Ich bin mal wieder mit dabei. Hier ist der Soki von Rahmenblast und ich freue mich sehr auf das Thema. Es wird bestimmt ziemlich cool, ganz interessant und ich denke, es wird ganz schön. Vor allen Dingen auch so ein kleiner Jahresrückblick einfach, was man erlebt hat. Er kennt mich aus den anderen Podcasts. Ja, genau. es ist halt der Standardsatz. Ja, der Standardsatz. Gut, willst du beginnen oder soll ich mal beginnen? Nein, du beginnst. Ich muss was trinken. Wollen wir zuerst mit... Verknüpfung von Weihnachten und Videospielen. Nein, der kommt zum Schluss. Der Jahresrückblick erstmal. Also wir haben uns ja, ich denke, jeder von uns hat sich so ein paar Titel überlegt oder Sachen, die in diesem Jahr so passiert sind, die erwähnenswert sind. Ich würde gerne noch dazu sagen, egal ob negativ oder positiv, weil ich habe eine negative Geschichte, die ich halt auch gerne erzählen will. Ich beginne aber erstmal mit dem Positiven. Also mein erster Titel, mit dem ich dieses Jahr halt wirklich gut verbracht habe und wo ich mich riesig drauf gefreut habe, ist Bloodborne, was Anfang des Jahres, ich glaube Februar, erschienen ist. Ja. Für die PlayStation 4. Das war dann auch der Moment, wo ich gesagt habe, ich kaufe mir jetzt eine PlayStation 4 und wegen diesem Spiel, weil ich habe die Dark Souls-Spiele bis jetzt alle sehr, sehr gerne gespielt, auch Demon's Souls damals, als es in Asien schon rausgekommen ist. Aber egal, nicht abschweifen. Nee, finde ich gut. Sony hört genau zu. Der Typ, der Videospiele liebt, hat sich wegen Bloodborne eine PS4 gekauft. Eure Strategie ist absolut aufgegangen. Ich fand's klasse. Ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, habe es auch mit 100% Roofies durchgerusht ohne Ende. Ich hatte also sehr viel Spielzeit und somit hat sich der Kauf gelohnt, weil ich auch wirklich lange Zeit damit verbracht habe und ich war wirklich sehr begeistert davon. Setting war ziemlich cool. Es war diesmal sehr düster, was sehr neu war. Es gab zwar vorher auch düstere Gebiete in Dark Souls, aber das fand ich bei dem besonders cool, weil das Design passt eigentlich sehr zu diesem erdrückend schweren Spiel, was halt wirklich einen einfach nur fertig machen möchte, dass es so dieses schöne Design hat und fand ich sehr cool. Das war so mein erster Titel im Jahr. Aber ich gehe jetzt nicht großartig noch auf das Spiel ein, weil das dürfte jeder irgendwie kennen. Und ich würde jetzt mal sagen, ich gebe jetzt mal an dich weiter, dann kannst du mal anfangen. Womit hast du das Jahr denn begonnen? Also für dich war es das Spiel wahrscheinlich 2005 oder eins der Spiele 2015. Es gibt bei mir zwei Spiele. Weil du weil du so lange dich drauf gefreut hast und weil es deinen Erwartungen entsprochen hat. Sogar übertroffen hat. Es wird mal wieder ein... So wie Dark Souls. Okay, ich muss ganz kurz dazu sagen, von Dark Souls 2 war ich ein bisschen enttäuscht. Es war auch nicht von dem ursprünglichen Macher, sondern Namco Bandai hat gesagt, wir machen jetzt Dark Souls 2, das hat gut Geld gebracht. Währenddessen hat der ursprüngliche Dark Souls-Entwickler am Plattform gearbeitet. Habe ich nicht mehr im Kopf. Mir fällt er nicht ein. Er heißt Miyazaki, oder? Nee, Miyazaki könnte er heißen vielleicht. Könnte er. Es ist irgendein Mia, glaube ich. Auf jeden Fall. Shigeru Miyamoto. Und Bloodborne war mal wieder so richtig das Feeling wie Dark Souls. Es war so richtig gut. Es hat einen wirklich lange gefesselt und ich habe es richtig verschlungen, dieses Spiel. Das war grandios. Das zeigt aber mal wieder die Wichtigkeit von so einer Person einfach, weil man kann die Formel einfach nicht kopieren. Selbst wenn man sagt, okay, ich kopiere jetzt Dark Souls 1, mach's an der Stelle ein bisschen besser. An bestimmten Stellen merkt man es einfach, wenn es nicht von dem Ersteller gemacht worden ist. Es ist einfach immer wieder witzig zu sehen, dass die Formel aufgeht. Bevor es aber jetzt irgendwelche Hater gibt, Dark Souls 2 ist kein schlechtes Spiel, das möchte ich nicht damit sagen. Aber es war irgendwie einfach nur eine Kopie. Es war einfach wieder genau das Gleiche. Und war dann halt dementsprechend, es gab zwar ein paar Änderungen, aber die waren so minimal, dass man irgendwie gedacht hat, so, ja, es ist halt wieder Dark Souls, wie immer. Und das fand ich halt ein bisschen schade. Und bei Bloodborne war das halt alles neu, das komplette Prinzip. Und das war halt schön gewesen. Und damit habe ich das Jahr gut begonnen, muss ich sagen. Also ich habe auch ganz viele Titel, aber ein Titel, wo ich einfach sagen muss, das ist dann für mich das Spiel 2015, weil ich am meisten Zeit damit verbracht habe und weil es mich auch am meisten überrascht hat und weil es mich am meisten in sich begeistert hat, ist zwar ein Mainstream-Titel in dem Sinne, aber es ist bei mir ganz klar Witcher 3, einfach weil es mich weggeblasen hat. Ich meine, wenn man zurückschaut und Witcher 2 war okay, war gut, war überschaubar groß, hatte Kampfsystem, okay, war immer ein Problem von der Witcher-Reihe, aber die Story war interessant, hat Spaß gemacht, aber dass sie dann von quasi von 20 auf 100 direkt gehen, also und so ein Game raushauen, was so riesig ist, was so eine detaillierte Spielwelt bietet, was vom Quest-Design her, vor allem in den ersten Stunden, was auffahrt, wo sich andere Spiele, wie zum Beispiel meine größte Enttäuschung im Nachhinein, Dragon Age Inquisition, weil es nur diese scheiß Sammelquests hatte, sammel die 5 Gräser und die Brustwarzen, super kacke. Und da war ich einfach so geflasht von Witcher 3, vor allem, weil alles gestimmt hat. Die Vertonung hat gestimmt, die Inszenierung, die Stadt war lebhaft, das Spiel war aber einfach riesig. Ich habe 30 Stunden gespielt und verbracht mit der ersten Insel und dann nur um zu merken, okay, es kommt noch eine Insel und dann nochmal eine Insel, die ist nochmal größer und dann danach kommt als Bonus nochmal eine Insel. Es kommen 2 Erweiterungen raus, beziehungsweise eine ist ja schon draußen, die nochmal 20 Stunden Content bietet und es hat mich in der ganzen Art einfach so umgehauen. Die Grafik war echt genial. Wobei man sagen muss, dass die Framerate ein bisschen eingebrochen ist und dass es auch einen Patch-Marathon gab. Das war ein kleines bisschen negativ, ein bisschen schade, aber das hat mich wirklich komplett gefesselt und ich mag die Welt und ich habe es auch gemocht, was der Entwickler draus gemacht hat und für mich ist CD Projekt das, was früher mal BioWare war. Also die haben es einfach drauf, die haben die Formel momentan für sich und die wissen, wie man westliche RPGs macht und die haben das perfektioniert und bin absolut begeistert und ja. Das merkt man. Also, du wirst mich zwar erschlagen. Ja, aber ich weiß, du hast nicht gespielt. Ich hab's nicht aber du gespielt. Bist ja auch. Ich bekomme es halt überall empfohlen auch. Ja, es gibt ja auch noch andere Spiele, die du es gespielt hast. Das stimmt auch wiederum. Xenoblade. Jetzt warte mal, bis wir da hinkommen. Wir sind ja. Jetzt erstmal meine Frage: War Witcher 3 auch das Spiel, mit dem du das Jahr begonnen hast? Oder was war dein großer überhaupt Titel, nicht. Mit dem überhaupt du das nicht. Jahr quasi angefangen hast? Nee, gar nicht. Ah, oh, das ist eine fiese Frage, denn mit was habe ich das Jahr begonnen? Fällt mir gerade tatsächlich momentan auch nicht ein. Wir haben eben diskutiert, was kam denn am Anfang des Jahres raus und war ein bisschen so Ratlosigkeit. Also bei dir war Bloodborne, für mich hat Bloodborne keinen so hohen Stellenwert, beziehungsweise generell die Dark Souls-Reihe, einfach, aber das hat einfach nur, also das hat keine das hat keine besondere Gründe, weil eigentlich mag ich ja solche Spiele, also so wie Ghosts and Goblins, für mich ist Dark Souls sowas wie der 3D-Nachfolger von so Spielen. Vielleicht wie bist du einfach zu schwach dafür. Nee, es hat mich, ich hatte einfach nicht die Zeit, also es kam immer irgendein anderes Spiel raus, was mich in dem Moment mehr interessiert hat, sodass es, du kennst es ja, das typische Verschieben. Also bei dir ist es dann so, wahrscheinlich bei Witcher oder so, es kommt genau, irgendwas anderes. Genau, da ist es genau das Gleiche gewesen. Oder wo man gerade bei solchen Spielen wie Witcher sagt, diese Spiele fressen sehr viel Zeit. Genau. Das kann ich mir aktuell jetzt nicht holen, weil ich habe Spiele, die ich höher priorisiere, mit denen werde ich die ganze Zeit schon ausfüllen und dann kauft man sich natürlich nicht alles auf einmal, sondern ich bin gerade am Überlegen. Also ein Spiel, es zählt nicht wirklich hundertprozentig Anfang des Jahres, aber das habe ich auch auf meiner Liste. Das ist für mich halt die Überraschung des Jahres und ich muss es deswegen auch erwähnen, weil ich auch jede Menge Zeit damit verbracht habe und sogar meine Freundin auch jede Menge Zeit mit verbracht habe. Und das war einfach Splatoon für die Wii U. Ja. Das war einfach. Wann ist das rausgekommen? Im April, glaube ich. Wenn ich mich recht ersinne, ich hoffe, ich täusche mich jetzt hier nicht, aber ich glaube, da war es, wenn, genau, April oder Mai, eins von beiden. Und ich habe ja vorher die ganzen Gameplay-Videos gesehen und man hat ja schon gedacht, okay, cool, Nintendo macht jetzt Ego-Shooter auf seine Art. Und als ich es dann wirklich gespielt habe, hat es mich nochmal extrem überrascht, weil es einfach so viele verschiedene Arten von Spielertypen belohnt. Das heißt, es belohnt den Typen, der ein gutes Skill hat, also der gut ist in Leute abballern, wie halt das typische Ego-Shooter-Bild. Es belohnt aber auch Leute, die halt gute Teamplayer sind, die einfach nur unterstützend helfen, die das gesamte Spielfeld einfärben. Das Spiel war aber ein Third-Person-Shooter, oder? Aus der dritten Perspektive, genau. Aber weil du gerade Ego-Shooter gesagt hast. Deswegen ja, sorry, aber wie klassischen Shooter-Spiele, hast recht. Deswegen, ich habe es nämlich selber nicht und habe nur ab und zu auch die Aufnahmen gesehen und habe schon gehört, dass es ziemlich viel Spaß machen soll. Und ich denke, das steht auch noch auf meiner Liste, da ich mir das noch holen werde. Und vor allem hat Nintendo es vorgemacht, wie man es mit dem Content macht. Also zumindest zwar nicht am Anfang, weil sie viel zurückgehalten haben, aber das wird ja bis nächsten Februar noch, 2016, wird es mit kostenlosen Updates versorgt. Und man hatte gerade am Anfang wirklich jede Woche irgendeine neue Waffe, eine neue Stage. Mhm. Und momentan ist ja wirklich nochmal ein Hype. Also gerade in Japan geht es richtig ab. Das verkauft sich. Es ist kurz davor, die Millionenmarke zu knacken, was in Japan für eine neue IP mittlerweile ziemlich cool ist. Und es gibt wirklich super coole Stage-Ideen. Also man merkt, die Entwickler haben die Testphase auch für sich überwunden, wo quasi komplette Arenen sich während des Spiels verändern, also wo dann Ebenen einfach in den Wasserbereich runtergehen und dann gehen. Super Smash Bros. Das so ganz klassisch. Genau, diese Stage-Transformation, wo dann nochmal, also das heißt zum Beispiel, also es geht ja im Prinzip darum, dass man gegen ein gegnerisches Team kämpft und derjenige, der am meisten eingefärbt hat, zumindest in dem klassischen Modus, hat gewonnen. So, und dann, wenn man zum Beispiel so Gameplay-Elemente reinbringt, wie das halt nur in den ersten 2 Minuten von 5 Minuten ein bestimmter Teil der Arena verfügbar ist und der dann dort das meiste eingefärbt hat, hat dann schon mal einen bestimmten Prozentsatz sicher, weil das Ganze dann ins Wasser. Also die haben viele, cool, viele wirklich interessante neue Ideen reingebracht und auch Modi. Ich bin wirklich absolut fasziniert und es ist vor allem Nintendo-typisch einsteigerfreundlich und das hat mich echt überrascht. Also meine Freundin pickt es auf und die ist jetzt, wie gesagt, kein Skillspieler im Sinne von, sie macht viele Gegner kaputt, sondern die nimmt sich ihren Roller und färbt eben die Karte ein und macht damit auch Punkte und unterstützt das Team und kann dadurch auch Gewinne einfahren und das hat mich einfach fasziniert. Und ich finde, es ist auch endlich mal wieder, sorry, ich muss noch das sagen, endlich mal wieder eine IP von Nintendo, die heraussticht, weil die Charaktere von Splatoon sind so liebenswert, also vor allem die beiden Hauptcharaktere. Ich kann mir da absolut vorstellen, dass das halt feste IP-Charaktere im Nintendo-Universum wären und nicht einfach wieder verschwinden. Mhm. Findest du sympathisch, echt cool. Also, sorry. Ist ja kein Problem, ja. Jeder hat ja seins hier. Und hat bei Game of the Year auch den besten Shooter-Preis gewonnen. Das ist natürlich beeindruckend. Ja. Also, wenn man bedenkt, gegen Call of Duty und alle, gibt und so. Gegen die typischen. Vor allem ein Nintendo-Titel, das ist halt schon Wahnsinn. Shooter generell. Cool. Finde ich sehr cool. Gut, jetzt aber nochmal zurück zu dir, sorry. Überhaupt kein Problem. Ich gehe mal zum zweiten Spiel, was dann auch wahrscheinlich mein zweiter Titel für Spiel des Jahres ist. Schneide ich aber nur ganz kurz an. Dreimal darfst du raten. Was ist es, dein Fighting Game oder? Nee. Nein, Soma natürlich. Ach, ja, sorry. Ich habe gedacht, dass du es eben nicht pickst, weil ich ja gesagt habe, pick ja nicht Soma. Da haben wir schon in dem anderen Podcast drüber gesprochen. Ich werde auch nicht darüber sprechen. Ja. Es ist aber für mich das Spiel, was mich am meisten storytechnisch und generell von seinem, wie das Spiel mich gefesselt hat, am meisten beeindruckt hat. Und das würde ich als Spiel des Jahres, vor allem gerade als Horrorspiel, seit langem, was wirklich richtig genial ist, einfach nur kurz empfehlen. Und für alle Leute, die Katze da, die ist absolut verrückt. Die liegt da hinter mir und starrt mich irgendwie an auf dem Rücken. Auf dem Rücken gelegt und fühlt ihre Krallen aus. Sehr schön. Auf jeden Fall würde ich das allen empfehlen. Aber wenn ihr mehr über Soma hören wollt, solltet ihr dann einfach unser Horror-Special, Halloween-Special, was wir gemacht haben, den zweiten Part einfach anhören, wo ich dann mehr über Soma rede. Sehr viel. Aber das ist halt noch ein Titel, den ich auf jeden Fall für dieses Jahr empfehlen werde. Kann ich und nachvollziehen. Steht halt in direkter Konkurrenz zu Bloodborne, weil das so die zwei Spiele waren, mit denen ich sehr viel Zeit verbracht habe und die mir sehr gut gefallen haben. Du hast eben noch kurz erwähnt, weil ich das ganz spannend finde, bevor wir zu weiteren guten Titeln gehen, dass es ein paar Enttäuschungen für dich gab. Weil ich habe zum Beispiel im Nachhinein eine Enttäuschung in tatsächlich nochmal Project Zero. Also ich habe es jetzt nochmal länger gespielt und auf die längere Sicht hat es mich doch mehr enttäuscht, als dass ich begeistert bin. Ich war kurz davor, das Ding wieder zu verkaufen, bis ich mir gesagt habe, okay, reiß dich zusammen, behalt's. Weil, ja, schade eigentlich. Es ist wirklich schade, aber auch hier an der Stelle, wer mehr darüber hören möchte über Project Zero, wie wir uns darüber auslassen oder. Wobei ich da noch positiver gestimmt war, aber ist ja egal. Ja gut, das ist ja kein Problem, wenn die Leute jetzt im Nachhinein dahin gehen. Ich wollte es nur erwähnen. Hört euch einfach dann das Halloween-Special 1 an, weil dort ist dann auch Project Zero drin. Und es ist schon schade. Ich habe es nicht mehr viel weitergespielt. Es hat mich nicht so gefesselt wie die alten Teile. Ja. Das muss ich halt auch dazu sagen. aber kann man nichts machen. Wir haben zumindest mal nochmal neuen Titel bekommen. Es war ein interessantes Konzept und vielleicht schaffen sie es, den nächsten Teil besser zu machen. Was ist deine Enttäuschung, Soki? Meine Enttäuschung des Jahres geht eher darum, dass ein Spiel gecancelt wurde. Und wenn ich schon von Spiel-Canceln rede, dann können sich jetzt sehr viele Personen wahrscheinlich denken, worum es geht. Als großer Horror-Fan habe ich mich sehr auf PT gefreut. Die oder Silent Hills. Silent Hills. Die Preview, diese Preview-Demo war halt wirklich Wahnsinn. Es war wirklich ziemlich cool. Das Team, was daran gearbeitet hat, Hideo Kojima, Guillermo del Toro, waren halt wirklich auch beeindruckende Leute. Und es hätte was sehr, sehr Cooles werden können. Aber Konami hat einfach den Fail des Jahres gebracht mit ihrer Scheiße, die sie wortwörtlich da abziehen. Also auch wieder bei den Game Awards, dass sie Hideo Kojima nicht den Preis für Metal Gear Solid 5 in den Empfang nehmen gelassen haben, dass ja, sie genau, gesagt Wahnsinn, haben, du darfst den nicht nehmen. Das ist absoluter Schwachsinn. Also Konami, wir hassen euch seit diesem Jahr. Es tut mir leid, wenn ich das jetzt so sage, aber ich glaube, da werden ich ja einige. Ich habe es ja gesagt, zustimmen. Ich habe mir deswegen und wirklich kein Metal Gear Solid 5 gekauft. Deswegen habe ich es mir ausgelassen. Geholt, trotzdem, ist mir scheißegal. Ja. Ist letztendlich immer noch ein Kojima-Game. Ja, ja, klar. Was man auch merkt, vor allen Dingen ist es ganz witzig, weil du wirklich in jeder Mission steht immer, ja, produziert von Hideo Kojima und so weiter. Hideo Kojima, der steht 50.000 Mal ja. in diesem Spiel. Wundert mich, dass sie im Source Code nicht ein Suchen ersetzen gemacht haben. Aber gut, das war mein Fail des Jahres. Ja. Also hier, der geht an. Ich fand es auch wirklich super, dass das der Host der Game Awards angesprochen hat. Direkt gesagt hat, er findet das sehr, sehr traurig. Er würde gerne Hideo Kojima den Award übergeben, aber Konami hat das nicht zugelassen und er findet es selbst richtig scheiße. Und das fand ich gut, dass das selbst mal auf so einer großen Bühne, wo im Prinzip viele Leute zuhören, gegen so eine Firma quasi einfach eine Meinung äußert, jetzt nicht, die vielleicht im Sinne des Zusammenseins nicht unbedingt optimal ist, aber einfach, es war einfach eine Meinung. Man hat gemerkt, okay, das liegt ihm am Herzen. Da hat ein das Gamer gesprochen und das fand ich wirklich richtig. Ich habe mich auch super auf das Silent Hills gefreut, auch weil ich den Charakter Norman Reedus von Walking Dead mag. Und die Demo war halt jetzt einfach gut. Jetzt müssen wir halt hoffen, dass ein Copycat-Game wie Allison Road das Ganze irgendwie rettet. Zum Beispiel. Hoffentlich auch halt mit PlayStation VR. Also es ist ja, glaube ich, angekündigt, dass es dort stattfindet. Müssen wir mal abwarten. Gut. Ja, aber das war, wie gesagt, die Enttäuschung bei mir halt. Ja, absolut. Und kann ich verstehen. Ich glaube, Konami hat sich dieses Jahr auch sehr viele Feinde geschaffen, weil die ganze Fanbase, jeder hasst, was Konami da abzieht. Und irgendwie machen sie es nicht besser. Sie machen es immer schlimmer mit dieser Geschichte mit dem Game Awards. Und ich bin mal gespannt, weil Konami hat nicht viele großartige Titel. Die haben immer ihre Pro Evolution Soccer, was aber nicht gegen FIFA ankommt. Nee. Die haben ansonsten. Aber das ist ja denen egal. Also das merkt man ja auch. Die gehen ja auch vom Markt so ein bisschen weg. Weil sie durch die Pachinko-Geschichte so viel Geld verdienen. Das ist eine andere Zielgruppe. Die interessiert sich nicht, ob Kojima gut behandelt wurde oder nicht. Und deswegen, es ist so die typische, und da merkt man halt wieder, das muss man einfach nicht machen. Das zeigt eine schlechte Fratze. Also selbst wenn man sagt, okay, man hätte ja einfach sagen können, hey Leute, es ist tatsächlich eine finanzielle Entscheidung. Wir gehen verstärkt auf den Pachinko-Markt. Das heißt, wir müssen bestimmte Sachen ändern in Unternehmen. Wir wissen aber euch zu schätzen als Core-Fans und wir verstehen das und wir versuchen vielleicht irgendein Mittelding zu machen oder was anderes sagen. Man muss es ja nicht so durchführen, wie es durchgeführt wurde. Und ich musste letztens schmunzeln, weil das ist zum Beispiel ein weiterer Titel, den ich sehr vermisse und den du auch sehr vermisst, das weiß ich, weil diese Woche kommt für die Virtual Console auf der Wii U Onimusha Tactics raus für den Game Boy Advance, also ein Tactic Games im Onimusha-Universum und wir beide hätten gern ein neues Onimusha, auch das perfekt stimmt. Für ein Remake oder sonstiges. Aber ganz kurz noch zu der Sache mit Konami. Genau, natürlich interessiert uns auch eure Meinung. Also wenn ihr irgendwas dazu zu sagen habt oder anderer Meinung seid, dann könnt ihr die natürlich in den Comments irgendwie äußern. Das ist halt immer auch ganz interessant, einfach mal zu wissen. Aber was immer freundlich, mit einem Smiley. Also wenn wir uns über Konami aufregen dürfen, dann dürfen andere Leute sich auch aufregen. Ja, immer ein Smiley. Fuck you, Konami. Smiley. Always smile. Wegen der Geschichte mit Onimusha, das ist aber auch eine Sache, die dieses Jahr passiert ist, wo der Entwickler ja auch zum einen ist das, wie heißt das? Die haben sich doch den Namen nochmal gesichert oder irgendwas war da gewesen. jetzt erst kürzlich, irgendwas ist da passiert, war in den News gewesen. Erst mit Silent Hills oder? Nee, mit Onimusha. Achso, mit Onimusha, ja, die haben die Marke erneuert, den Eintrag. So, das muss man ja machen, das ist regelmäßig. Das ist schon mal ganz interessant. Und ansonsten, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr noch war, wo mal Capcom geäußert hat, es wäre bald an der Zeit, ein neues Onimusha zu bringen. Also ich Onimusha hoffe weiter. Pinball oder so, ist ja nee, okay. Nee, das hoffe ich nicht. Aber gut, aber ich bin mal gespannt, was jetzt generell noch so noch kommt. Noch zu PT, was ja auch noch geschmerzt hat, ist, du hast ja bestimmt auch mitbekommen, im Laufe des Jahres hat ja zum Beispiel Del Toro sehr, sehr viel erzählt zu PT und immer wieder angeheizt, hat gesagt, ja, sie hatten so tolle Ideen, sie wollten das wirklich so machen wie Psycho Mantis auf der PlayStation 1 in Metal Gear Solid 1. Solche Ideen, die den Spiel mit dem Spieler spielen, die ihn in die Irre führen, die ihn verrückt machen. Und da macht einem das Wasser im Mund zusammen. Leider und hat Konami auch Guillermo del Toro komplett verjagt, weil er hat ja auch dieses Jahr geäußert, dass er nichts mehr mit den, also dass er keine Videospiele mehr machen wobei wird. Er schon in der Hinsicht ein verwirrter Charakter ist, weil er hat ja dann auch gesagt, er kann sich schon wieder vorstellen, mit Kojima was zu machen. Ja, ein paar Monate später ist also. Er ist halt ein bisschen gekränkt noch von der absolut, kann ich auch nachvollziehen. War das THQ? Genau, irgendwas war es gewesen. Er hat ja gesagt, jedes Spiel, was er anfasst, sorgt dafür, dass die Firma komplett in den Ruin getrieben wird. Also, war so ein bisschen, zum Glück passiert das nicht bei Filmen. Ich muss jetzt auch noch mal, damit wir uns an unser Skript halten, noch meine Erwähnungen fortführen. Und zwar, es sind noch ein paar Titel, auf die ich einfach nur kurz eingehen werde. Also ich werde jetzt nichts Langes erzählen, aber die fand ich gut. Weil ich finde, wir haben jetzt viel zum Beispiel über diese Mainstream-Titel gesagt, aber ich finde es auch wichtig, die kleineren Titel ein bisschen zu loben. Und da gab es ein paar Titel. Eins, einfach weil ich die Metroidvanias mag, Extreme Verge, hast du ja auch gespielt. Genau. Sehr, sehr geiles Spiel, kann ich nur jedem empfehlen, war vor kurzem auch im Sale. Kauft es euch. Es gibt viele Spiele, die Metroidvania-Formel umsetzen, aber 80% der Spiele ist leider scheiße und schlecht. Ja. Extreme Verge macht das richtig gut und alles schreit Metroid in diesem Spiel. Sogar Reggie Fils-Aimé hat es auf der E3 gespielt und hat gesagt, holy shit, das ist Metroid. Also, das ist aber wirklich gut, also das stimmt schon. Es ist aber wirklich kein klassischer, also nicht nur ein Metroid-Klon, sondern es erweitert auch die Formel, also das muss man sagen. Es sind noch interessante Gameplay-Elemente. Genau. Guckt es euch einfach an. Also es hätte auch genauso gut, Nintendo hätte das genauso gut rausbringen können. Es sind also wirklich sinnvolle Erweiterungen. Dann habe ich ein Spiel, das kennst du wahrscheinlich nicht, beziehungsweise es sind zwei Spiele. Ich mag ja diese Motion Picture Games, diese Full Motion Video Games, die es früher gab, also animierte Videosequenzen, man klickt sich weiter, wie zum Beispiel Gabriel Knight. Und da gab es dieses Jahr ein kleines Revival und ich habe Contradiction gespielt. Das ist ein Detektivspiel, auch mit Full-Motion-Video-Games. Ist ein Indie-Titel über Kickstarter gewesen. Ja. Eine sehr, sehr clevere und super tolle Detektiv-Story. Fand ich sehr gut, hat Spaß gemacht. Habe ich auch hier mit Freunden gespielt, in zwei Nächten oder so zusammen durchgespielt. Wir haben zusammen gerätselt. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dann von einem der Silent Hill-Macher, Her Story. Faszinierend, wie man eigentlich nur mit einer Datenbank und man sucht ein bestimmtes Wort, wie zum Beispiel Mörder oder Wife, und es kommen Videos raus und die schaut man sich an und es gibt auch kein Spielende oder kein besonderes Ziel, sondern einzig der Wille des Spielers, man will rausfinden, okay, was ist die Story? Und man klickt sie sich zusammen. Also wenn man schaut sich Videoclips an von einer Schauspielerin, die übrigens auch bei den Game Awards ausgezeichnet wurde. Ja. Und die sagt dann, okay, my boyfriend has been killed und so weiter. Und dann gibt man Boyfriend ein in die Datenbank. Also man ist quasi so. Muss ich mir mal angucken, klingt interessant. Ein Polizist oder, man ist kein Polizist, sorry, aber das wäre schon ein Spoiler, wenn ich jetzt verraten würde, wer man ist, verdammt. Sag einfach nichts. Es ist einfach genial. Man soll es sich angucken. Genau, und noch ein Spiel, was ich jetzt auch nur erwähnen wollte, weil es mir wieder eingefallen ist, ich hätte es fast vergessen, aber für alle Oldschool-Rollenspieler ist einfach Divinity ein absolutes Muss. Es kam ja jetzt auf die Konsole raus, in der Enhanced Edition, und die hat ja nochmal viel Geiles mitgebracht, zum Beispiel der Splitscreen-Modus. Man kann das Spiel zu viert an einer Konsole spielen mit geteilten Bildschirmen. Jeder hat vollen Einblick auf das Inventar. Mhm. Mit der Enhanced Edition ist noch was anderes dabei gekommen, und zwar gibt es Full Voice Support. Vorher war nicht jeder Text stimmlich unterlegt, jetzt ist alles stimmlich gevoice-overed worden. Und es ist einfach was klassische Rollenspiele angeht, also wer wirklich eine Herausforderung sucht, wer ein Spiel sucht, was hart ist, wenn man da kann man sich zum Beispiel super schnell verskillen, und wenn man sich einmal verskillt hat, kann man das Spiel, also wird es richtig, richtig hart. Aber wer genau solche Erfahrungen sucht, dem kann ich das nur empfehlen. Und auch die Konsolenumsetzung ist sehr, sehr gut geworden für die PS4. Gibt es auch günstig, glaube ich, für 29€ als Retail. Kann ich nur jedem empfehlen. Also wirklich ein Highlight in diesem Jahr nochmal. Und fand ich echt gut. Also was mir noch dieses Jahr auch noch gut gefallen hat, was ich aber auch noch kurz anspreche, weil das ist eigentlich ein größerer Titel und bekannt. Mir hat, du hast es auch gespielt, Until Dawn, sehr überraschend gut gefallen. Verdammt, ich hab's gar nicht, das stimmt, absolut. Weil ich dachte erst, das wird einfach so ein Horror-Heavy Rain. Ja, klar. Aber ich muss sagen, obwohl es quasi wie Heavy Rain eigentlich nur ist, nur ein Horror-Szenario, hat es eine sehr überraschend gute Story gehabt, die auch wirklich eine Menge Überraschungen bereithält, wo man lange nicht mit rechnet, bis nachher irgendwann die finale Auflösung da ist. Und das fand ich richtig gut, also würde ich auch empfehlen. Genau, und es hat auch Sony irgendwie geschickt, vielleicht nicht unbedingt, aber vielleicht war es doch geschickt. Ich weiß nicht, wie man es hundertprozentig bewerten kann, aber es war auch vorher super schwer, das Spiel einzuschätzen. Wird es jetzt ein Flop, wird es so eine blöde Teenie-Story gehen, wo Leute nicht, in einem Hotel rummachen und dann kommt ein Killer, sondern das war es ja im Endeffekt gar nicht. Und aber wir dürfen nichts verraten. Genau, wir verraten ja auch nichts, aber also das war es einfach. Es wirkt so, als wäre es dieser typische klassische Teenie-Horror so ein bisschen manchmal, aber es ist richtig gut. Genau. Also die letztendliche Auflösung von allem ist sehr überraschend und sehr genial und hält viel Überraschung bereit. Ich jetzt auch noch, also gut, dass du es erwähnt hast, weil es gibt es momentan fast überall für 19€. Also schlagt einfach zu, ohne das nachzudenken. Das ist ein gutes Spiel, wo ihr wirklich mal eine schöne Story erleben könnt, so ein paar Abende. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es an einem habe ich durchgespielt. Von 8 bis 4 Uhr oder so. Also ich hatte so an 3 Abenden, glaube ich, gespielt gehabt. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und dann gibt es noch eine Geschichte, die mich auch noch geärgert hat. Ich bin ein riesiger Super Meat Boy-Fan. Achso, Moment, kurz zu Until Dawn. Nein, kein Problem. Ich wollte nur sagen, ist auch ein gutes Spiel. Ladet Freunde ein, macht euch einen gemütlichen Abend, weil das macht auch Spaß. Das ist eine coole Idee. Die Entscheidung kann man zusammentreffen und es ist wirklich, also es ist für jedermann geeignet, auch wenn keiner Videospielkontakt hat. Es ist wirklich sehr, sehr witzig. Okay, sorry, jetzt Super Meat Boy. Was ich noch sagen wollte, ich habe ja früher Super Meat Boy auf der Xbox 360 gespielt, damit angefangen, das dann auch auf 100% gemacht, auf dem PC gespielt und habe dann gedacht, so, oh cool, im PlayStation Plus ist dieses Jahr, also in dem entsprechenden Monat, Super Meat Boy nochmal drin. Ich dachte, oh, das muss ich mir direkt laden, kostenlos, spiele ich wieder durch, hat mir super gut gefallen und ich habe mich erschrocken. Der Soundtrack ist nicht mehr der originale. Der Soundtrack von Danny Baranowski oder wie er heißt, war ja wirklich super genial damals gewesen. Also die Lieder waren klasse, es hat ideal gepasst. Und irgendwie haben die sich zerstritten, Team Meat und er, und sie durften dann nicht mehr für die Umsetzung den Soundtrack benutzen. Und das fand ich auch sehr traurig und schade. Aber gut, das Spiel bleibt trotzdem noch das Gleiche. Es ist trotzdem ein tolles Spiel. Aber ich muss sagen, der Soundtrack macht echt viel her. Es ist auch immer wieder schade, dass sowas an so einer Rechte-Problematik scheitert. Ja. Es gibt ja ein paar Titel, zum Beispiel auch die Tony Hawk-Reihe, die ja remastert wurde. Und Tony Hawk hat von seinem Soundtrack auch gelebt, auch von der damaligen Momentaufnahme. Wenn dann einfach nicht alle Songs mit dabei sind, dann ist das einfach was anderes. Sollte eigentlich beeinflussen, aber beeinflusst einen. Sollen wir weitergehen zur... Wir gehen am besten weiter zu unseren Weihnachtsgeschichten, oder? Vorher würde ich noch sagen, wenn ihr euch natürlich noch Titel einfallen, die ihr besonders fandet, wo ihr sagt, die müsste man erwähnen für dieses Jahr. Gibt's noch bestimmt, also wir haben jetzt auch ein paar ausgelassen. Das sind halt nur unsere speziellen Fälle oder generell, wenn ihr Sachen habt in diesem Jahr, wo ihr sagt, das war schrecklich oder das war genial. Unsere Meinung ist ja eigentlich Gesetz, also das sollte ja... Sollte ja wohl klar sein. Das einzige Gesetz ist, dass Superman 64 für den N64 grottenschlecht ist. Aber das. Es kommt bestimmt ein Remaster. Ich meine, wenn Shaq Fu ein Sequel bekommt. Aber das ist wirklich auch nochmal so Ironie. Ich fange jetzt gar nicht so detailliert an, aber es ist ja ein neuer Trailer rausgekommen zu dem Shaq Fu Remaster und sie wollten es ja eigentlich besser machen. Okay. Und ich finde, der Trailer sieht ganz schrecklich aus. Also, sorry, das kriegt jeder Indie-Entwickler besser hin. Naja. Schauen wir mal. Egal, nichts gegen Indie-Entwickler, also das war jetzt nicht abwertend gemeint, das war eher negativ gemeint gegenüber dem Kickstarter-Projekt. Genau. Gehen wir weiter? Kommen wir zu unseren Weihnachtserinnerungen, beziehungsweise zu, es ist schwierig, also viele Erinnerungen fehlen mir, glaube ich, leider einfach. Mir ist eben während dem ganzen Gespräch noch eins eingefallen. Das ist sehr schön. Das ist schon mal gut, heb's dir auf. Also ich habe die erste Erinnerung, die bei mir präsent ist, ist mein erstes Videospielgerät. Ja. was ich zu Weihnachten bekommen habe. Ich weiß aber nicht mehr, wann das war, ob das mit 8 oder mit 9 war. Ist also schon ein bisschen her. Das war der Game Boy. Also das war dann auch tatsächlich mein erstes wirklich Videospielgerät, bevor ich eine Konsole hatte oder so. Ich hatte zwar, mein Vater hatte zwar einen C64, aber das war das erste, was mir gehörte. Das hat dann auch meine Schwester bekommen. Also irgendwie jeder in der Family hat so einen Game Boy bekommen. Mit Tetris natürlich. Ja. Und komischerweise mit Kirby Pinball. Also ich weiß nicht, wie man da drauf gekommen ist. Aber du weißt ja, wie es ist. Wenn man einfach so ein Ding haben will, dann spielt man wirklich alles. Klar. Und ich habe Kirby Pinball wirklich den ganzen Monat nur gezockt. Und es war überraschend gut, weil es war anders aufgebaut wie ein typisches Pinball-Game. Es hatte dann auch Endgegner, die in diesem Pinball-Tischen besiegt werden mussten. Und hatte all diese berühmten Charaktere da, wie der Baum, König Nickerchen. Also heißt er leider jetzt nur noch DDD, was ich halt schade finde, weil ich Nickerchen, also ich mag diese deutschen Übersetzungen. Das war eine sehr, sehr positive Erinnerung bei mir, weil ich hatte einfach damals nicht gerechnet, dass ich einen Gameboy bekomme. Ich war total weggehauen und Gameboy war auch einfach was Besonderes, weil später kam dann halt alles mit Pokémon und so weiter. Das war meine erste schöne Weihnachtserinnerung. Was war deine so? Also mit dem Gameboy verbinde ich jetzt keine Weihnachtserinnerung, weil den habe ich so irgendwann, ich glaube, es war zu Geburtstag oder so, bekommen. Und der war auf einmal einfach da, ich weiß es nicht mehr. Und dann habe ich halt natürlich immer Gameboy. Habe ich halt viel Gameboy gespielt. Womit ich die erste Weihnachtserinnerung so verbinde, Gaming und Weihnachten, war mit dem Nintendo. Ich habe nämlich in einem Jahr. Mit dem NES meinst du? Genau, ein NES. Mit dem Nintendo. Ja, ist es ja. Sorry, aber. Ist es für mich mit dem einfach, Sony. Nee, es gab ein Super Nintendo und den normalen Nintendo. Ja, ich weiß, ich verstehe das doch schon, aber also, vielleicht Leute, die das NES noch nicht NES kennen und so weiter, die verstehen einfach nicht, wenn man sagt, das Nintendo. Die erste Konsole, die ich zu Weihnachten bekommen habe. Ich weiß auch nicht mehr, wie alt ich war. Auf jeden Fall war ich ziemlich jung, sagen wir es mal so. Und ich kann mich noch genau erinnern, dass ich am nächsten Morgen nach Heiligabend ultra früh aufgestanden bin, bin ins Wohnzimmer gerannt, hinten an den Weihnachtsbaum, hab mir das Paket geholt, hab alles aufgebaut und angefangen zu spielen. Und alle anderen haben irgendwie noch gepennt und dann habe ich mir gedacht, genial, das war richtig cool. Und dann kommen die Eltern runter, ich hab's gefunden. Es war auf jeden Fall richtig gut. Also dann habe ich natürlich die klassischen Sachen wie Super Mario angefangen damit. Später hat mein Vater dann die Castlevania-Spiele auch Simon's Quest gekauft und ich muss sagen, ich fand Simon's Quest damals ziemlich cool, weil das war einfach was Neues. Bis auf die eine Stelle ist es halt auch eigentlich okay, also nicht so schlimm, aber auf jeden Fall, das war halt damals so als Kind, man hat halt die Sachen gespielt, man verbindet das immer noch damit. Absolut. Und dadurch mag man die halt auch und das war so meine erste Erinnerung. Also witzige Analogie, dass ich mir zu Weihnachten ein original verpacktes NES gegönnt habe, ne? Das ist schon cool. Da haben wir eine. Ich habe wirklich heute den ganzen Tag krampfhaft überlegt, was denn, weil ich hatte ja ein Super Nintendo, aber was meine Weihnachtserinnerungen mit einem Super Nintendo waren und ich kann mich an gar nichts erinnern. Ich verstehe es auch nicht. Mir fällt wirklich nicht ein, was ich zu Weihnachten, ich muss eigentlich irgendwas bekommen haben zu Weihnachten, was mit dem Super Nintendo verbunden ist. Ich habe sogar die Release-Listen durchgeguckt und habe geschaut, was ist an Weihnachten rausgekommen in den Jahren und ich habe, mir ist nichts irgendwie eingefallen. Also in der komisch, Kindheit ist das auch bei mir das Einzige, was mir einfällt, dass ich den NES halt bekommen habe, weil die anderen Konsolen oder Spiele kamen halt immer unter dem Jahr irgendwie dazu. Dadurch, dass mein Vater auch Videospiele spielt, kam es halt so, dass er dann zum Beispiel mal irgendwann den Nintendo verkauft hat und hat dann den Super Nintendo gekauft. Aber das war auch unter dem Jahr. Und so kam ich dann halt durch die ganzen Konsolengenerationen durch, ohne das jetzt mit Weihnachten zu verbinden. Aber der Nintendo war halt der Anfang davon. Ja. Ich habe halt noch ein paar andere Gedanken, so Sachen, die ich mit Gaming und Weihnachten verbinde, aber das sind halt später irgendwelche Sachen. Nee, da können wir ja auch noch kurz drauf eingehen, weil das ist nämlich auch ich glaube, ich weiß ungefähr, was du meinst, denn bei mir hat es ja angefangen mit den N64-Sachen, wo ich mich jetzt wieder dran erinnere zumindestens. Für mich ist Weihnachtszeit die klassische Zockerzeit. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, es ist einfach alles kalt, aber es ist so eine warme Stimmung und in der, meistens hat man frei, also damals war halt Schulferien, oft hat man eben von der Arbeit dann auch Urlaub und ich finde, es ist einfach eine gute Phase, um atmosphärische Spiele auch über eine längere Zeit in einem Alter, wie wir es sind, wo wir vielleicht nicht so oft mehr zocken können wie früher, ist es einfach was ganz Besonderes. Und ich habe nämlich da auch 3 Spiele für das N64, die kamen sogar alle, also die sind wirklich chronologisch dann. Also das erste war Diddy Kong Racing, was heute niemals mehr passieren würde. Nintendo hat im November Diddy Kong Racing angekündigt. Ja, okay, nächsten Monat kommt Diddy Kong Racing und es kam einfach im Dezember. Stell dir vor, heute würde ein Metal Gear Solid einen Monat vorher. Ah ja, okay, übrigens, nächsten Monat erscheint Metal Gear Solid 5. Das würde ja nie wieder funktionieren. Ich glaube, das wäre absoluter Wahnsinn. Das wäre trotzdem genial. Also ich glaube, man würde total ausrasten und ich glaube, das wäre die schlimmste Wartezeit überhaupt. Und ich habe ein Lenkrad dazu bekommen. Es gab genau ein Racing Wheel für das N64. Mhm. Das habe ich dann mit Diddy Kong Racing bekommen. Ohne natürlich ohne Force Feedback und der ganze moderne Kram, ne? Ich habe es so gesuchtet und ich war auch überrascht, weil dadurch, dass es halt, dass es ja so schnell erschien, habe ich es, glaube ich, als Kind auch gar nicht wirklich mitbekommen, dass das Spiel es überhaupt da ist, dass es das gibt. Habe das bekommen, habe schon gedacht, was ist denn das? Okay, ich mag zwar Donkey Kong und so weiter, aber was sollte die Kong Racing sein? Bestimmt irgend so ein blöder Mario Kart Klon. Mhm. Und es war ja wirklich einfach richtig geil mit diesen, mit den unterschiedlichen Vehikeln und die Strecken waren gut. Und es hat ja diesen abgefuckten Story-Modus, der auch wirklich gut war. Und das Spiel war super schwierig. Also, fuck. und es ging dann genau so immer weiter. Ich glaube, einen Monat danach, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob Ocarina of Time davor oder danach kam. Ich sag's auf jeden Fall mal, das nächste war dann Donkey Kong 64 mit dem Expansion-Pack. Das war ein Spiel, wo ich dann sowieso schon wollte, weil ich habe die Super Nintendo-Teile geliebt, habe das Spiel bekommen und es war einfach, man kannte ja Super Mario 64, man kannte Banjo-Kazooie, es war einfach die logische Fortsetzung und es war so groß und ich habe mich einfach auf alles gefreut und ich habe die Endgegner durchgesuchtet und es gab auch diesen grandiosen finalen Bosskampf gegen King K. Rool in dieser Boxring-Arena, wo man dann quasi 3 Runden überstehen muss. Mhm. Was für eine geniale Idee. Mega geil und alleine dieses Expansion-Pack war so witzig, dass es eigentlich nur rausgekommen ist, weil es einen Bug gab in Donkey Kong 64, der nur behoben werden konnte, wenn man das Expansion-Pack benutzt hat. Ist natürlich eine witzige Anekdote. Aber bevor ich zu dem anderen Titel komme, vielleicht nochmal zu dir. Ob du noch was hast oder wenn du nichts hast. Es gibt eine Sache, die ich auch immer mit Weihnachten verbinde, die mit Gaming zu tun hat. Und zwar ist das für die Dreamcast. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich habe es zwar zu Weihnachten nicht bekommen, also ich sag mal jetzt nicht zu Weihnachten, dass es unter Baum lag oder so, aber es wurde halt um die Weihnachtszeit gespielt. Und zwar kam für die Dreamcast Blue Stinger raus. Und in Blue Stinger, in dem Spiel war aber auch Weihnachtszeit gewesen. Das heißt, wenn du in dem Spiel später in dem Einkaufszentrum warst, kam dort eine abgefahrene Weihnachtsmusik, von der ich jede Weihnachten einen Ohrwurm habe. Ich habe dieses Theme immer im Kopf. Jede Weihnachten denke ich, komme ich irgendwann nochmal so auf Weihnachtsmusik und dann denke ich so nach und dann denke ich plötzlich wieder plus Dinger an das Einkaufszentrum und habe diese Musik im Ohr. Und es ist mein absoluter Ohrwurm, der mich jedes Jahr wieder verfolgt. Aber das Spiel fand ich auch ziemlich cool. Und wie gesagt, halt diese Weihnachtszeit in dem Spiel war halt auch sehr cool gewesen. Und das habe ich sehr gemocht. Ich habe es mir auch später nochmal gekauft. Ich muss mir jetzt nur noch einen Dreamcast organisieren. Ansonsten hätte ich das diese Weihnachten gespielt. Naja. Ich weiß aber, was du meinst. Also es gibt ja viele Spiele, die haben jetzt nicht direkt was mit Weihnachten zu tun, aber dadurch, dass man sie an Weihnachten bekommt, verbindet man viel mit Weihnachten. Oder wenn das Theme oder die Gestaltung im Spiel. Genau, jetzt wollte ich darauf zurückkommen. Gerade früher gab es ja oft Spiele, die waren ähnlich aufgebaut. Es gab ein Sandlevel, es gab ein Wasserlevel, es gab ein Eislevel. Weißt du, was ich meine? Ich muss gerade an Gags, Deepcover-Gag oder so. Da gab es auch einen speziellen Weihnachtslevel, es gab ein Sandlevel und so weiter. Und bei Diddy Kong Racing gab es zum Beispiel auch einen ganzen Bereich, der halt war eher wintermäßig angeordnet. Und an den denke ich dann auch immer automatisch, weil das einfach irgendwie weihnachtlich, da sind natürlich dann, also nicht Jingle Bells direkt, aber halt, es werden die Instrumenten benutzt davon. Und mein letzter nostalgischer großer Titel ist natürlich ganz klar für das N64 Ocarina of Time. Ja. Wow, ich meine, das ist ja das perfekte Weihnachtsspiel. Also hast du das zu Weihnachten bekommen? Genau, ich habe es zu Weihnachten bekommen und habe es dann wirklich in den 2 Wochen jeden Tag gespielt und das hat mich ja damals wirklich umgehauen. Ne? Also das war ja wirklich wow. Also über Ocarina of Time muss man nicht sprechen, aber es hat mich wirklich damals so umgehauen wie noch kein anderes Spiel oder wenige Spiele bis dahin, weil die 3D-Welt so greifbar war. Ich habe gedacht, das ist wirklich alles lebendig und wie riesig ist das? Wie kann ich diese Weltkarte erkunden? Die ist doch so groß, das schaffe ich doch niemals. Heute denkt man, oh Scheiße, es ist nur 2 Schritte nach links, 2 Schritte nach rechts, in Anführungszeichen. Aber das sind halt so diese typischen Erinnerungen. Ich verbinde halt an Weihnachten einfach in der Weihnachtszeit eine längere Zockphase am Stück halt in dieser warmen Umgebung. Irgendwie ist man sowieso dann ein bisschen positiver gestimmt. Und es gibt auch noch moderne Erinnerungen. Zum Beispiel Skyrim war für mich ein klassisches Weihnachtsspiel. Ich habe es in einem Sale irgendwann im November gekauft. Schon vor dem Hintergrund, okay, in den Weihnachtsferien kann ich es spielen. Habe mir dann meinen tollen Met besorgt, meinen Schwarzdorn-Met, den es ja auch im Spiel gibt. Habe es mir gemütlich gemacht. Einzigartige Stimmung. Echt cool. Weihnachtszeit ist für mich immer was ganz Besonderes und dieses Jahr ist für mich das Weihnachtsspiel, was ich spiele. Deswegen ist es auch in meiner 2015-Liste noch nicht aufgetaucht, weil ich es noch nicht lange genug gespielt habe, ist natürlich Xenoblade Chronicles X. Also ich habe mich so drauf gefreut. Der Vorgänger war ja grandios und der Nachfolger ist jetzt in allen Belangen auch noch mal ein bisschen besser, so wie ich es gespielt habe, außer bei der Story. Dort geht er leider einen Schritt zurück. Aber das wird mein Weihnachtsspiel sein. Also ich würde es dann auch so viel wie es geht zocken und einfach alles reinziehen. Und der Soundtrack ist bei dem Spiel auch so bombastisch und ich werde mich, denke ich, dann auch in 5 Jahren dran erinnern, okay, Xenoblade Chronicles X an also dem Weihnachten. Erschreckenderweise habe ich aktuell gar kein so spezielles Weihnachtsspiel, weil ich halt einfach nur so momentan noch so ein paar Titel habe, die ich einfach noch fertig zu Ende bringen muss. Ja, dann kaufst du ja auch. Vielleicht bin ich bis Weihnachten mit den Titeln fertig und dann wäre es eine Überlegung wert, auf jeden Fall. Aber was ich noch habe als Erinnerung mit Weihnachten, ich war früher ein bisschen in den Foren aktiv und da war ein Forum, das hatte damals ein Weihnachtsgewinnspiel gemacht. Oh, hört. Und ich bin immer ein großer Fan von Weihnachtsbäumen gewesen. Also ich war mit denen, der gesagt hat, ich will einen Weihnachtsbaum, ich will den auch dekorieren und schmücken und das gefällt mir, das muss einfach sein. Dann hat das Forum ein Gewinnspiel gemacht, wo man einen Gaming-Weihnachtsbaum dekorieren sollte. Das heißt, Spiele in den Weihnachtsbaum reinlegen, irgendwelche Gaming-Sachen in den Weihnachtsbaum legen. Und ich habe mir so viel Mühe gegeben, den zu dekorieren. Und ich muss sagen, das hat mir richtig Spaß gemacht. Dekorier dir mal einen richtig geilen Gaming-Weihnachtsbaum. Das sieht total cool aus. Bild mehr, ne? Wahrscheinlich irgendwo ein uraltes Bild müsste ich rauskramen. Wenn du eins findest, dann wird das der Hintergrund von diesem Podcast. Wenn du keins findest, dann Suche ich mal raus. Auf jeden Fall, das war ziemlich cool gewesen. Da hatte ich sehr viel Spaß dran gehabt, die ganzen, meine Lieblingsspiele auszuwählen. Was lege ich da jetzt in den Baum, etc. Und das war noch so eine Aktion, wo ich wirklich an Weihnachten da viel Zeit, wo ich damit Zeit verbracht hatte und mega viel Spaß hatte. Und da muss du ich hast jetzt aber nicht gewonnen. Leider nicht. Da waren einige Knüller auch dabei. Also später auch die Bilder durchzugucken von den anderen Leuten im Forum. War ziemlich interessant und waren wirklich großartig. Du warst aber dann auch nicht böse oder so. Hast gedacht, ey, der erste Platz ist totaler Schrott im Vergleich zu meinen oder Es hat halt einfach Spaß gemacht und es waren halt auch wirklich coole Ideen und Weihnachtsbäume. Der eine hat zum Beispiel unzählige original verpackte Super Nintendo, Nintendo-Spiele etc. gehabt und hat die sich quasi auf dem Boden riesig groß ausgelegt wie ein riesiger Weihnachtsbaum als Form. Ich kann und das vorstellen. Ist halt ziemlich cool mit original verpackten Super Nintendo, Nintendo etc. Also NES. Und das war halt schon ziemlich cool, weil der wirklich diese Retro-Packungen hatte und dann nur mit diesen Kartons das dargestellt hat. Ich fand die Idee einfach total genial. Und so waren viele dabei, die haben sich echt coole Sachen überlegt und das war ganz witzig. Auf jeden Fall, das war noch so eine Erinnerung, die ich damit hatte und Ich hoffe, das Bild kriegen wir zu Gesicht. Das würde mich echt mal interessieren. Ich hoffe, ich werde mal suchen auf meinen alten Festplatten mit der Datensicherung. Es kann sein, dass die mit meinem letzten Festplattenausfall vor der Datensicherung flöten gegangen ist. Vielleicht fliegt es aber noch irgendwo im Web rum, weil es halt in dem Forum, ich weiß nicht, ich muss mal gucken. Das wäre schön. Aber ansonsten können wir natürlich den Ball wie immer wieder weitergeben an euch, weil das ist ein Thema, wo wahrscheinlich jeder sehr, sehr viel beitragen kann. Vielleicht könnt ihr sogar noch viel mehr beitragen, wie wir es jetzt haben, weil unsere Erinnerung auch ein bisschen schwindet. Leider. Ich glaube, ich habe nämlich noch viel, viel geilere, wo ich mich leider nicht mehr dran erinnere. Aber das wird uns wirklich brennend interessieren. Vielleicht ist es ja auch bei euch ganz anders. Vielleicht sagt ihr, mit Weihnachtszeit verbinde ich gar nichts Besonderes bei Games. Ich habe über das Jahr viel, viel bessere Erlebnisse oder so. Kann ja sein. Also wie gesagt, gibt ja kein Gesetz dafür, dass das so funktionieren muss. würde uns sehr, sehr interessieren. Und ansonsten sind wir am Ende angekommen und ich würde sagen, uns bleibt nichts anderes übrig, als euch eine frohe Weihnacht zu wünschen und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr, denn das war der letzte Podcast in diesem Jahr. Nächstes Jahr geht es dann direkt weiter mit einem Podcast über Art Design. Sehr spannendes Thema. Wird eine lustige Runde und ja, das war's von meiner Seite. Soki. Ich bedanke mich ebenfalls fürs Zuhören mal wieder. Es war ein cooles Jahr 2015, muss ich sagen. Für mich ein großes Jahr, weil ich mir dieses Jahr die Xbox One und die PS4 gekauft hatte. Ja. Die eine am Anfang vom Jahr, die anderen am Ende. Und ich bin mal gespannt, was 2016 bereithält. Es dürfte vielleicht das Virtual Reality Jahr werden. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich will nicht länger warten. Ist schon wieder schwierig, ja. Hm. Sagen wir mal so, aber es gibt schon wieder Verschiebungen, aber ich hoffe es auch. Gucken wir mal, was das Jahr bringt. Ich fand es ziemlich cool. Ich wünsche ebenfalls frohe Weihnachten euch allen. Einen guten Rutsch. Verbringt die Weihnachten cool, wie ihr wollt, mit Gaming, ohne Gaming. Genau. Erzählt uns vielleicht davon, oder was ihr dieses Jahr mit Weihnachten so verbindet, wie ihr es verbracht habt. Und dann würde ich sagen, hört man sich im neuen Jahr mit dem Art-Podcast, Art-Design. Vielen Dank für eure Geduld und bis zum nächsten Mal.